Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Avengers Infinity War. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, sind wie immer meine zwei Freunde dabei. Einmal der Markus. Hi, Markus. Hi. Und einmal der Jürgen. Hallo, Jürgen. Servus. Ah, ein großartiger Film erwartet uns. Ich freue mich schon darauf. Habt ihr ihn damals auch im Kino gesehen? Oh ja. Yep. Ja, ich auch. Und ich hatte die furchtbarste Kinoerfahrung meines Lebens. Fantastisch. Als ich den im Kino gesehen habe. Das war die schlimmste Kinoerfahrung, die ich jemals hatte. Weil das war hat zu man dem nicht Zeitpunkt. Popcorn beworfen. Ja, oh, es kommt noch besser. Pass auf. Es war zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich keine Chance hattest, den Spoilern zu entkommen. Du hattest keine Chance. Also musstest du ihn so früh wie möglich sehen, um den Spoilern zu entkommen. Also bin ich in einer Nachmittagsvorstellung in dieses Kino gegangen, habe gesagt, alles klar, ich gucke mir den jetzt an. Das Kino war voll. Ich saß zum allerersten Mal in der ersten Reihe in meinem Leben. Im letzten Platz, den ich noch ergattern konnte. Ich dachte mir, okay, gut, so schlimm kann es ja nicht sein. Neben mir saß dann jemand, der seinen kleinen Bruder mitschleppen musste, der keinen Bock auf den Film hatte. Und das war so ein kleiner, sagen wir mal, so ein kleiner Checkerbruder. Der glaubt, der sei lustig. Er glaubt, der sei cool. Und er war ungefähr 12. Auf jeden Fall ging der mir die Hälfte des Films auf den Sack, wo ich sehr oft sagen musste, halt die Klappe. Und auch sein Bruder gesagt hat, sei ruhig jetzt. Aber du hast genau gemerkt, der Kleine hat keinen Bock. Und auch am Ende des Films, das werde ich nie vergessen, sprang der Kleine auf und gesagt, Götterzucke, und ist weggelaufen. Wo ich mir nicht so... Wenigstens hatte ich dann den Abspann für mich allein. Yay. Seitdem habe ich ihn noch nicht mehr gesehen gehabt, bis vor ein paar Wochen. Wie war es bei euch? Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Heute, gestern? Gestern Abend zum Abendessen. Heute vorhin? Im Schnelldurchlauf. Einfach mal so im Schnelldurchlauf. Einfach mal auf zweifacher Geschwindigkeit. Sonst kriegst du keine 2,5 Stunden rein. Ja, du bist Vater, das ist ein bisschen schwierig. Da müssen die Kämpfe extrem lustig aussehen, sehr Dragon Ball-mäßig. Es nimmt so viel weg, muss ich sagen, von den Kämpfen. Auch von den Sprüchen, wenn die einfach so schnell Ja, das ist halt... Das ja, ist halt gerade von Spider-Man, aber da kommen wir ja noch zu. Aber Spider-Man war nicht zu verstehen. Ich muss sagen, ich habe keinen Joke von Spider-Man verstanden, weil der so dermaßen schnell redet. Aber eine interessante Erfahrung, der Film war dennoch gut. Glaube ich. Also, Regie führten Anthony und Joe Russo. Darsteller sind ein Stellar-Cast. Ein absoluter Wahnsinns-Cast. RDJ, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, John Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, rest in peace, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danae Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Chris Pratt, Tom Hiddleston, Idris Elba, Benedict Wong, Pom Klemtiv, Karen Gillian, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Benicio del Toro. Neu dabei sind Josh Brolin als The Madman, Thanos. Der ist bekannt aus The Goonies, Hollow Man, No Country for Old Men, American Gangster und natürlich Man in Black 3. Und Peter Dinklage. Als A-Tier. Er ist natürlich selbstverständlich bekannt für Underdog, Buddy der Weihnachtself und Angry Birds der Film Teil 1 und 2. Nein, Quatsch, natürlich für fucking, fucking Game of Thrones. Basiert extremlose auf dem Comic The Infinity Gauntlet. Den habe ich hier. Den habe ich mir sogar neulich gekauft und einfach mal durchgelesen. Der ist super. Thanos erstes Mal aufgetaucht in die Invincible Iron Man 55 im Jahr 1973 und öfter Gegner gegen die Avengers, Guardians, Fantastic Four und X-Men. Und wir starten den Film direkt da, wo Ragnarok aufgehört hat, mit der Übernahme des Asgardian-Schiffs. Das war im Kino war das so ein What the fuck-Moment. Ja, du hast so das Gefühl, du hast irgendwas gerade verpasst. Weil die Schlacht ist schon vorbei. Ja, schon. Ja. Du hast halt nur am Ende von Dings das halt gesehen gehabt, hey, die werden jetzt übernommen. Oder die werden irgendwie angegriffen oder irgendein Schiff fliegt auf die zu. Und ja, der Film hat ja damit aufgehört, dass da einfach ein riesiges Schiff da auf einmal vorhin aufgetaucht ist. Richtig, ja. Unsere alle Reaktion war, oh oh. Ja. Oh, hi, halbes Asgardien-Schiff, Loki, Thor, Thanos und Konsorten. Ah, Thanos wird gefoltert und Loki hat tatsächlich Angst um ihn, das fand ich sehr interessant. Dann einer meiner Lieblingssprüche, we have a Hulk. Leider hat es nicht besonders viel geholfen. Weil, nee, weil Thanos auch Technik hat, der kann boxen. Ja, weil das war schon, Thanos macht den Hulk fertig, das sah so cool aus. Vor allem so mühelos. Gesagt. Ja, wie er ihn einfach verprügelt hat, ohne Stress. Das war super. Ich muss tatsächlich sagen, das CGI ist dermaßen beeindruckend, das komplett in den kompletten Film über. Du weißt, es ist nicht real, aber es fällt irgendwie nicht so stark auf, wie jetzt zum Beispiel in Black Panther oder in Thor, finde ich. Es fällt nicht so stark auf. Nee, da hast du halt gemerkt, da ist wirklich die ganze Kohle reingeflossen. Ja. Was sagst du, Markus, noch zum Anfang? Im Endeffekt der Eindruck, den du hattest. Ich bin mir vorgekommen, zumindest damals, als ich das erste Mal geguckt habe, ich war jetzt nicht auf dem Klo, oder? Als wärst du mitten reingeschmissen worden. Ja, Thor liegt schon besiegt auf der Erde. So, ich gebe nicht auf, halt die Klappe. Da wird ja auch hier der eine Magier-Handlanger-Dude vorgestellt. Mo. Ja. Was für ein Wichser. Oh ja. Ich finde es aber gut, was für ein Wichser er ist. Ja, ja, genießt absolut. Er genießt es aber auch, ein Wichser zu sein. Davon ab. Ja. Lokis letzter Trick. Lokis holt den Tesseract hervor, versucht nochmal. Er holt den Tesseract aus der Luft. Ja, versucht nochmal hier so einen auf, hey, ich schaff das schon, einen letzten Trick habe ich noch und Loki tot. Ja, aber sehr erbärmlich, wenn du mich fragst, sehr voraussehbar. Das war der schwächste Trick, den er noch in seinem Deck hatte. Das war das Einzige, was er noch sagen. Wenigstens konnte ihm noch entgegenspucken, du wirst niemals ein Gott, das hat er danach mit Thanos. Ich mag aber auch vorher, wenn Thor schon sagt, der Tesseract ist gar nicht hier. Und dann holt Loki ihn aus der Luft. Du bist der schlechteste Bruder, den man haben kann. Keine Tricks mehr. Irgendwie die deutsche Stimme ist sehr, sehr gut auf Klaus-Dieter Klebsch, ja, absolute Killerstimme. Absolut großartig, aber Josh Brolin ist halt Josh Brolin und wenn der halt sagt, no more tricks, dann so, my panties are back. Ja, die haben halt beide eine markerschütternde Stimme. Ich finde auch, dass kein deutscher Synchronsprecher Thanos besser hätte verkörpern können. Nee, besseren hätte es wirklich nicht finden können. Das stimmt, ja. Was ein Anfang, du merkst sofort, wer der Fokus des Films ist. Ja, und du merkst, finde ich, auch gleich den Tenor des Films. Ihr dachtet, eure Helden sind geil. Ha, Pustekuchen. Ja, richtig. Oh, hi, Wong und Steven. Ich finde super, diese Argon. Hast du kein Geld dabei? Doch, ich hab was. Was? 2 Pesos. Wie viel sind das? Nee, 5000 Rupien. Wie viel sind das? 1,50? 1,50? Alles klar, was willst du für Snacks? Ich finde das super. Einfach so. Sie diskutieren, welche Snacks sie jetzt essen wollen. Und dann landet der Hulk einfach mal mitten in ihrer Treppe. Puh. Richtig. Im Comic war das der Silver Surfer. Der ist da gelandet und hat vor Thanos gewarnt. Kennt ihr nicht die Geschichte hinter Thanos? Also die Geschichte im Film kennt ihr ja, warum Thanos einfach Mad Titan ist. Kennt ihr die Geschichte in dem Comic, warum er so drauf ist, warum er das so hat? Nein. Thanos möchte eigentlich dem Tod imponieren. Der Tod ist personifiziert durch eine weibliche Person, der weibliche Tod. Und er ist verliebt in den Tod. Er möchte gern, dass der Tod mit ihr zusammen ist. Also tut er alles für den Tod, um sie zu beeindrucken. Unter anderem holt er sich die Infinity Stones und snappt das Universum in zwei Hälften, sozusagen. Ach, und, wie das ein liebes, toller Idiot. Ja, richtig. Und damit versucht der Tod zu beeindrucken. Das Problem ist, Tod ist absolut nicht beeindruckt. Der einzige Mensch, den Tod beeindruckend findet und mit dem Tod auch eine Affäre hatte, ist übrigens Deadpool. weil Deadpool nicht sterben kann. Das ist super. Wie oft ist Deadpool dem Tod von der Schippe gesprungen? Ja, Und Toad findet Deadpool so faszinierend, dass er sehr oft mit ihm eine Affäre hatte. Wobei Deadpool auch sehr oft eine Affäre mit Rogue hatte, unter anderem. Was auch sehr witzig ist, weil er der Einzige ist, den sie anfassen kann, unter anderem ohne Probleme. Diese On-Off-Beziehung zwischen den beiden ist super. Zwischen Rogue und ihm. Da finde ich aber trotzdem von Thanos seine Begründung, das zu tun, was er tut, im Film deutlich besser. Ja. Ja. Ja, auch wenn es heißt, oh, er hätte einfach nur die Sachen verdoppeln können. Es ist ein Mad Titan. Der Typ hat es ja nicht mehr alle. Ja, aber ich finde es immer noch nachvollziehbar als die Begründung, weil ich verliebt in den Tod bin. Das ist halt typisch, das ist komplett Comic. Ja, das ist einfach Comic. Nur. Aber ich bin froh, dass sie es nicht so klischeehaft gemacht haben. Ja. Trotzdem wäre es schon lustig gewesen, wenn es so ansatzweise gewesen wäre. Also, warum nicht? Ah, dann Tony und Pepper, immer noch eine gute Chemistry, auch wenn Pepper irgendwie nur 2 Sekunden da ist. Wobei sie sich auch denken muss, wenn urplötzlich Dr. Strange auftaucht. Ja, der Tür auf dem auch, shit. Haben wir auch so gedacht, es ist so, wenn sie sich unter anderen Umständen kennengelernt hatten, wären die beiden die besten Freunde geworden. Ja, weil sie genau gleich sind eigentlich. Oder Pepper mit Strange. Ja, Dr. Genau. Strange ist gefühlt fast der gleiche Charakter. Also, ja, zweimal Holmes auf einer Szene, sowas aber auch. Ich meine, das allein. Und Tony äußert, dass er Vater werden möchte. Ja, richtig. Aber er hat doch schon einen Sohn. ein Stiefsohn, ja, richtig, eigentlich schon. Allein, dass dieser Top Tiercast in einem Raum steht für eine Comic-Verfilmung. Das ist der helle Wahnsinn eigentlich, wenn du dir das so überlegst. Da merkst du halt, wie gut das Zeug geschrieben ist. Hm. Oh, hi Peter. Stanley Cameo als Busfahrer. Was ist los mit euch, Kinder? Habt ihr noch nie ein Raumschiff gesehen? Du, nett, ich brauche eine Ablenkung. Man sieht, dass Tom Holland so ein bisschen seine jugendlichen Features verloren hat. Ja, ganz klein wenig, ja. Also er sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Jetzt, also er hat auf jeden Fall auf einmal eine Jawline, die er vorher nicht hatte. Ja. Ja, sowas passiert halt in der Jugend, ne? Einen Tag hast du kein Bart, einen anderen Tag hast du einen Vollbart. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, ich find's gut, wenn er sich eigentlich dadurch auch mit weiterentwickelt. Ich hab da kein richtig. Problem mit. Ich finde nur, dass es so der erste Film ist, wo man es sieht. Stört tut's mich kein Stück. Vielleicht will deswegen Tony Kinder. Der erste wird erwachsen. Dann kommen einer meiner Lieblingssätze. Dude, you're embarrassing me in front of the wizard. Ich liebe das. Komm schon, hol den Hulk raus. Alles klar. Na, kommt nicht. Viel cooler finde ich die Stelle, die dann nachher kommt, wenn der Hulk einfach sagt, nö. Ja. Was soll das heißen? Nein! No! Was soll das heißen? Nein! Ja, ich habe es diesmal auf Deutsch geguckt, deswegen. Es ist auf Deutsch ja auch hervorragend. Ja. Großartiger Fight zwischen den Kindern von Thanos, Tony, Spidey, Dr. Strange und Wong. Sehr, sehr gut. Ich mag, wie die so den großen Typen auf Maul schießen und der den so mit einer Handbewegung einfach wegschiebt. Ja, wupp. Ja, Maul ist Maul ist ja ein richtiger krasser Dude eigentlich. Ja, hast du ja gesehen, der seine Psychokräfte oder was das sein soll, seine Magie ist ja wirklich krass. Das ist eins der stärksten Wesen eigentlich überhaupt. Weil es ist Dr. Strange hat nicht viel gegen ihn tun können. Und er ist ja eigentlich der Großmagier. Also wenn da irgendeiner von denen... keine echte Chance gehabt. Wenn da irgendeiner von denen alleine gegen ihn gestanden wäre. Boden aufwischen. Machtlos gewesen, ja. Müsste mein Putzlappen sein. Und da ist natürlich die Szene, wo Tony das erste Mal seinen neuen Anzug präsentiert. Oh, ja, und wir kriegen dann auch einen der besten Anzüge überhaupt für Spider-Man. Zwar den Iron Spider. Ich mochte halt einfach, wie er das begründet, dass der Anzug so funktioniert, wie er ist. Nämlich, wenn ich nicht weiß, wie ich erklären soll, dass es so ist, Nanomaschinen. Nanomaschinen. Boah, ist ja voll cool. Nanomaschinen. Solltest du auch mal probieren. Ja, ich kann das nicht erklären, wie es funktioniert. Nanomaschinen. Alles gut. Aber sehr cool finde ich, dass Spidey seinen neuen Anzug kriegt. Den Iron Spider Anzug, der auch richtig nice ist. Riecht wie ein Neuwagen hier drin. Ja, ja. Das Witzige ist, ich habe das erst in den Making-Ofs gesehen, der komplette Anzug, den er, der Kleine dann anhat, ist alles CGI. Aber ja, der von Iron CGI. Man ist schon seit Ewigkeiten nur CGI. Ja, das schon, aber der von Spider-Man auch, weil ich dachte, der hätte auch so vielleicht eine seinen normalen an oder sowas? Nee, in den Making-ofs hat er auch die ganze Zeit nur das grüne Shirt angehabt mit den Punkten drauf. Schon bitter eigentlich. Ja. Oh, hi, Guardians. Oh, das ist super, auch wie der Film, wie der Film hin und her springt, finde ich gut. Der ist super. Teen Groot ist der Beste. Hör auf, dieses Spiel zu spielen. Das rottet dir das Gehirn. Am geilsten finde ich das Ding, wie Star-Lord erstmal alle, die irgendeinen Anzug tragen, ausschaltet. Und das ganz einfach mit, hey, guck mal, ich habe irgendwas mit Elektrizität und einer Schnur. Zack. Oh, ein Magnet. Zack. Oh, ja. Also ich finde es halt nice, dass ich finde halt Thor dann so, oh, this is not a dude. You are a dude. Das He's ist ein Mann. A handsome, muscular man. Marco, wie er erstmal so auf der Scheibe lampt. Ah, Scheibenwischer, mach es weg. Oh, super. Ein bisschen dämlich finde ich die Szene, wo Quill sich komplett bedroht fühlt von Thor. Mit der Stimme verstehen. Ja, kann ich aber irgendwo verstehen, wenn da einfach Thor steht. Also, ja, das ist. Ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ich meine, in allen Teilen vorher war Quill das Alpha-Männchen. Gut aussehen, ja. Charmant, ein bisschen bescheuert. Und dann kommt da einfach Thor, der nichts anderes tun muss als... Der comic-akkurate Thor müsste ja eigentlich 3 Köpfe größer sein als er. Wie war das noch? Du bist ein Sandwich davon entfernt, einen Fettsack zu werden. Ja, es war zu der Zeit, wo... wie heißt der Schauspieler? Chris Pratt. Wo Chris Pratt gerade seine Scheidung halt hinter sich hatte und die hat er nicht gut vertragen gehabt. Deshalb war er leicht dicker als vorher. Und nicht mehr so fit wie in Guardians 1 und 2. Die mächtigen Helden, die mächtigsten Helden der Erde, so wie Kevin Bacon. Keine Ahnung, ich war lange nicht mehr dabei. Vielleicht ist er noch. Für wen arbeitest du? Ich habe nur eine Frage. Für wen arbeitest du? Oder wer ist dein Meister? Oder irgendwie sowas. Das kommt später. Ja. Oh, hi Vision und Wanda. Oder auch Wanda Vision. Also Love. Voll süß. Die Chemie zwischen den beiden ist irre. Die super Chemie zwischen den beiden, absolut. Aber dann auch wieder hier keine Sekunde Pause. Zack, direkt der Kampf mit den Aliens, aber richtig cool gemacht. Und natürlich, oh, hi Cap. Wir haben noch einen guten Spruch eigentlich vergessen. Die Avengers haben sich aufgelöst. Wie eine Band? Wie die Beatles? Eine Band wie die Beatles? Ja, genau. Und ich liebe es, wie Cap hier auftaucht. Dass er erst so im Schatten ist und dann taucht er auf, hat erstmal voll den männlichen Vollbart. Oh ja, er sieht so gut aus mit dem Bart. Er sieht so gut aus. Und dann die Musik, die da läuft, ist geil. Und der Kampf, der dabei läuft, ist geil. Ja, und dann kommen Black Widow und Falcon noch dazu. Ah, oh, so gut. Und dann ist halt nur ein bisschen, streng genommen, ein bisschen albern, dass du hast da Vision und Wanda, die beide nicht mit denen klarkommen. Und dann kommen halt die und mischen die einfach auf. Wie wir gelernt haben, wie ich auch gelernt habe in dem Suicide Squad Game, wie töte ich Superman? I shoot him really, really, really, really hard. It works. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Die Kampfszene ist es absolut wert. Das war voll geil. Um Gottes Willen. Ja, war's. Absolut. Dann kommt die Gamora Backstory. Die schon sehr krass war. Ja, schau nicht hin. Hier, schau auf das Messer. Schau auf das Messer, das ist in Balance. Schau auf das Messer. Das sieht in meiner Hand aus wie ein Zahnstocher und deine Hand riesig. Dann Gamoras Wunsch, dass Quill sie tötet, ist sehr emotional. Unterbrochen vom besten Comedy-Moment aller Zeiten. Unterbrochen vom besten Comedy-Moment über Zeiten. Drax steht still. Das Witzige ist, er ist im Hintergrund. Nur die schwenken an ihm vorbei, er steht da. Der steht da wirklich, ich hab's noch mal angeguckt, der steht da wirklich. Aber du merkst es erst, sobald sie ihn sehen. Ich habe gelernt, mich unsichtbar zu machen, indem ich mich ganz langsam bewege. Oh, herrlich, das war so geil. Du isst da gerade Ihr könnt mich nicht sehen, ihr könnt mich nicht sehen. Hi, Drax. Oh, verdammt. Du isst da gerade eine Nuss? Ja, aber wenn ich sie ganz langsam esse. Hi, Drax. Oh, verdammt, super. Wie lange stehst du schon da? Eine Stunde. Eine Stunde? Vor allem, die haben diesen emotionalen Moment, küssen sich und auf einmal hörst du dieses. Ja. Oh, so geil. So geil. Ja, die landen auf Nowhere. Allein, dass Nowhere so ruhig ist, ist gruselig. Ja, da hätte ihnen gleich klar sein müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber was ich halt albern finde, ist, wie sie alle nicht mehr auf Star-Lord hören wollen. Das ist so albern. Ja, das ist so ein bisschen albern, ja, das stimmt. Just for the plot. Ja, da, aber wirklich, das ist halt so, das ist einfach so, er ist die ganze Zeit, halten sich an ihn, er ist der Anführer, Quill, wir lieben dich, du bist der beste Mann, aber auf einmal hören die gar nicht mehr auf ihn. Sie ignorieren ihn einfach. Ja, weil Drax ist halt wie immer voll mit Wut und will halt nur Thanos töten. Ja, aber ist ja, bevor sie Thanos gesehen haben. Ja, ja, und dann auch auf der Station dann halt, also auf Nowhere ist er dann Drax so unbedingt Thanos, er hält ihn gerade noch ab. Und dann ja, Gamora Mantis halt schaltet ihn ab und dieser riesen Klumpen Fleisch wird einfach und das Krasse finde ich ja bei Gamora, verstehst, die panische Angst hat, die ihn eigentlich nicht töten will, aber auch töten muss. Du merkst halt diese Vater-Tochter-Beziehung. Ja, diese innere Zerrissenheit, die sie da hat. Ja, diese ja. inneren Zerrissenheit, die eigentlich nicht sein dürfte bei dieser. Also Thanos, dieses Wesen, ist ein absoluter Psychopath. Ja, aber das ist ja nun mal die einzige Vaterfigur, die sie je hatte. Ja, also abusive relationship on point. Jesus Christ. Aber ich finde, da spielt nicht nur diese Vaterfigur mit rein, sondern auch dieser psychologische Zusammenhang, wenn du ganz lange mit irgendeinem Psycho oder einem Entführer-Kidnapper zusammen bist, du entwickelst Sympathie. Egal wie gemein er zu dir ist. Deswegen sage ich ja. Abusive Relationship on point, also tatsächlich. So oft wie er die vermutlich geschlagen hat oder auf irgendwelchen Planeten ausgesetzt hat und sagen, ja, wenn ich zurückkomme, sterbt, der ist mir scheißegal, oder mir scheißegal, oder ist nur zu deinem Besten, das ist so absolut. Das ist halt, es ist halt wirklich sehr, sehr gut und vor allem auch fantastisch gespielt von Zoe Saldana. Richtig gut gemacht. Auch diese Zerrissenheit, die sie da zeigt, absolut super. Und dann natürlich. Ah. The Boyfriend. Und wie auch Peter mit sich ringt, dass er natürlich sie nicht will er sie nicht töten. Ja. Warum sollte er das wollen? Aber und dann sitzt so Blubberblasen, wo er endlich schafft abzudrücken. I like him. Und weg ist er. Ja. I like him. Oh, God damn it. Da kommt das unerwartete Wiedersehen. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, warum Ross nicht mehr im neuesten Captain America Ross ist, weil der Schauspieler ist gestorben. Vor ein paar Jahren. Das habe ich auch nicht gewusst, tatsächlich. Deswegen haben sie ja dann ihn ausgetauscht. Im neuesten Captain America ist dann Harrison Ford. Wobei der Gag schon geil ist. Ich habe mich an ihren neuen Look noch nicht gewöhnt. Ja, sie haben gesagt, ich soll den Schnurrbart weglassen. Ein guter Joke. Ein wirklich guter Joke. Sehr, sehr schade eigentlich, dass der Schauspieler gestorben ist, aber trotzdem war cool, Ross nochmal wieder zu sehen. Der ist in Ant-Man und der Spider-Man da. Weil verhaften sie sie? Ja, ja, natürlich. Und legt einfach auf. Ja, ja, natürlich. Oh, hi, viel besser aussehen, das Wakanda. Geht doch. Na also. Kaum lässt man den Renderer ein bisschen mehr rendern, schon funktioniert das Ganze auch. Sollte ich mich verbeugen? Natürlich, er ist ein König. Wir verbeugen uns hier. Was machst du da? Hey, was machst du da? We don't do that here. Meme-Time! Bucky bekommt seinen Arm, den man abschalten kann. Mega cooler Arm, by the way. Dieses Schwarz-Gold sieht einfach nur mega aus, ja. Oh, ist so gut. Dann wieder zurück zurück im Alien-Schiff. Strange wird gefoltert. Und wird dann von und dann habe ich geschrieben, Strange wird gefoltert und Ziehvater und Sohn, ich meine Tony und Peter streiten sich. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Ja, aber ne, egal, was machen wir jetzt? Kennen Sie diesen wirklich alten Film Alien? Ja. Do you know that really old movie Aliens? Das Schöne ist, hast du den Filmfehler gesehen mit Peters Haaren? Nee. In einer Szene ist Peters Frisur hier nach hinten gegeht, in der anderen Szene ist er vorne gegeht und sieht aus wie die von Stark. Nee. In zwei Szenen sah sehr weird aus. Do you know a really old movie Aliens? Ja. Und der Wilhelm Scream kam dann. Yay! Ah! Sehr gut. Ich bin Peter, Dr. Strange. Oh, wir benutzen unsere Made-up-Names. I'm Spider-Man. Und jetzt sind wir hier in einem fliegenden Donut. Ja, Holmes und Holmes, die beiden sind halt einfach großartig. Und vor allem, wenn du überlegst, Benedict Cumberbatch gegenüber von RDJ und die beiden spielen die Scheiße raus aus einer Szene aus dem Comicbuch. What the fuck? Ja, vor allem die beiden harmonieren einfach wunderbar miteinander. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Kid, you're Avengers now. You're an Avenger now. Das ist gut. Vor allem, wie Tom dann handschlägt. Wie er gar nicht weiß, wie er jetzt reagieren soll. Er will eigentlich nur laut Juhu schreien, lässt es aber so. Er muss erwachsen sein. Ja. Da kann man nicht laut Juhu schreien. Er hat es endlich geschafft, er hat sich von Daddy abgenabelt. Dann das Gespräch zwischen Thanos und Gamora. Ich meine, er ist mad as fuck, aber er hat ein paar gute Argumente. Weißt du, wenn du so legst, ein paar gute Argumente hat er schon, aber ist trotzdem mad wie Sau. Ändert nichts dran, dass alles, was er vorhat, nicht unbedingt das Beste ist. Ja. Das war sehr krass, wie du Nebula siehst, wie sie halt wieder gefoltert wird. Denkst du, ah, fuck. Ein typischer Montag. Er hat versucht, mich zu töten. Er hat es doch fast geschafft. Aber wir haben sie leider erwischt. Und dann erfahren wir was, was ich nicht gewusst hätte. Thor spricht Groot. Fand ich super. Du kannst Groot? Ja. Hatte ich als Wahlfach in Asgard. Ah, super. Ja, Thor hatte echt keine gute Zeit bisher. Und dann wundern sich die Leute, warum er depressiv wird. Und aber der gibt ja ihm das Auge, ja. Yes, ja. Hey, wir haben extra in dem Film gemacht, dass Thor jetzt endlich sein Auge hat und auch keine Waffe mehr braucht, um Blitze zu machen. Ja, er hat jetzt wieder ein Auge und er braucht wieder Waffe für Blitze. Was? Ich hätte das Auge ja vorher gewaschen. Ich muss es in mein Auge rausschütten. Ja. Ich muss das rausholen in meinem... Oh, wir sind da. Ja. Dann stellt sich halt heraus, dass der Schmied, den wir suchen, Tyrion Lannister ist. Ja. Richtig, Peter Dinklage. Er spielt einen Zwerg und ist irgendwie, keine Ahnung, 6 Meter groß. Ja, er spielt einen Zwerg und ist gleichzeitig ein Riese. Ein genialer Move einfach nur. Das war auch im Kino so überraschend. So, what the fuck? Okay, cool. War sehr, sehr nice. Trupp Sherlock landet auf Titan und werden von den Guardians überrascht. Why is Gamora? Ich liebe das. Where is Gamora? Wer ist Gamora? Nein, ich weiß noch Gamora? Besseres. Warum ist Gamora? So gut. Ach, Drax. I love da, kommt dann der Spruch, den Markus eben schon sagen wollte. Nenn mir deinen Meister. Welchen Meister dienst du? Was soll ich jetzt sagen? Jesus? Also, du kommst von der Erde. Nein, von Missouri. Das ist auf der Erde, du Idiot. Das gesamte Gespräch zwischen den Charakteren ist so geil. Oh, das ist so gut. So wie Footloose? Oh ja, ist das immer noch der beste von aller Zeiten? Nee, überhaupt gewesen. Nicht. Ist er nie gewesen. Oh, Strange durchschaut alle alternativen Realitäten, aber sie gewinnen nur ein 14 Millionen zu 1. Das ist mal super. Auf jeden Fall. Da hätte eigentlich noch jemand den Spruch sagen müssen von Star Wars: Sag mir nie, wie meine Chancen stehen. Ja. Never tell me my chances. Thanos und Gamora landen auf Wormaya. Oh, hi, nicht Hugo Weaving. Was macht ein Agent Elrond hier? Der war es ja nicht. Der hat ja gesagt, der will die Rolle nicht mehr spielen. Und deswegen war das dann jemand anderes. Ja, aber er hat immer noch seinen deutschen Synchronsprecher. Hat er gehabt, ja. Aber Englisch war es, glaube ich, jemand anders, soweit ich weiß. Ich habe immer, und das war der Moment, wo ich auch im Kino saß. Ich habe immer gewusst, dass er nicht tot ist. Ich hab's gewusst. Niemand wollte mir glauben. Ich hab's gewusst. Die Szene ist fantastisch. Thanos ringt mit sich und seinen Gefühlen. Gamoras Gespräch mit ihm. Der Blick von Thanos und seine Entscheidung ist so genial geschauspielert und so dermaßen hart mit anzusehen. Absolute Gänsehaut. Absolut. Und dass Gamora erst anfängt zu lachen. Ja. Und dann realisiert, warte, Moment, was? Ja, ich finde die Szene fantastisch. Die vor ist allem so krass. Der Soundtrack in dem Moment. Oh. Oh, großartig, absolut Gänsehaut. Und vor allem, wie sie dann halt runterfällt und die ist tot. Die ist tot. Eine Seele für eine Seele. Ja, eine Seele für eine Seele. Und das ist halt, boff. Ah, Team Cap landet auf Wakanda. Thanos Streitmacht greift an. Die haben den Saiyajin-Clan wieder dazugeholt. Ja, stimmt. Ja, Baku ist auch da. Alles gut. Rotha! Oh, ich lieb den Kerl. Ach ja, dieser Kampf, der müsste doch jetzt dann starten. Ja, genau. Ja, wo es ist so, wo sie erst allen Ernstes mit denen verhandeln wollen. Ich Cap halt. Ich finde viel planloser, wenn es dann wirklich losgeht und die Aliens dann wirklich zum Angriff übergehen. Wir haben einfach nur ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele. Ja, und die nutzloseste, ich bin die Kommandantin und nur um cool auszusehen, senke ich jetzt das Schwert. Weil meine hirnlosen Idioten rennen ja trotzdem. Ja, wobei ich trotzdem witzig finde auch, wo er dann sagt, entgift this man a shield. Er kriegt zwei Schaufeln. Das ist kein Schild, das sind zwei Schaufeln, die er in der Hand hat. Aber gut. Ein kleiner Schild. Oh. Richtig. Thor schmeißt die Schmiede an. Und währenddessen ist die Schlacht im Wakanda. Ja, das ist Selbstmord. Du wirst da drin sterben. Nur wenn ich draufgehe. Ja, das ist das, was Sterben heißt. Das ist das, was Sterben heißt. Ich meine, die komplette die Spannung, gleichzeitig wird die Waffe geschmiedet, wo Groot seinen Arm hergibt, was sehr, sehr cool war für Stormbringer. Gleichzeitig ist der Fight da, du klebst am Bildschirm, es ist aber so cool. Ist euch bei diesem Fight in Wakanda, nachdem sie diese Tore, also nachdem The King das Portal so leicht geöffnet hat, aufgefallen? Zumindest mir ging es so, es gibt nur zwei Helden, die es wirklich bringen. Alle anderen werden hinten einfach gleich auf die Omega hauen. Nur ja, der Thor, Black Panther. Black Panther und Cap. Cap. Das sind die einzigen, die geil, vorne sind. Ich fand's auch geil, wie die beiden gleichzeitig so schnell gerannt sind. Das sah so geil aus. Die sind ganz vorne und alle anderen kriegen auf die Fresse. Bis und dann der kommt wirkliche der legendärste kommt. Entrance aller Zeiten. Ja, wo Thanos auftaucht. Wo denkst du, shit. Thor auftaucht. Thor. Achso, ja, stimmt. Vorerst taucht noch Thor auf, ja. Thor, es geht nicht besser. Es geht nicht besser, wie die Musik anschwillt. Ja. Weißt du, es sind zu viele, wir schaffen das nicht. Und dann schwillt die Musik an, weil seine Axt jetzt auch die Bifrost mit eingebaut hat, weil es war das gratis Upgrade zur Axt dazu. Vermutlich. Ja, der hat den Slot halt noch frei gehabt beim Auflevel. Ist halt in jedem Adventure, wenn du spielst und du pimpst deinen Charakter, ja, dann bitte schon richtig. Ja, ja, und dann tauchen die halt einfach aus dem Nichts auf und die Musik, das Avengers-Theme explodiert. Ja. Oh, ihr seid ja mal sowas von am Arsch! Und dann kam, dann landet Thanos auf Titan und erzählt erstmal seine Backstory. Das ist halt die Backstory mit, ja, mein Planet ist im Arsch gewesen. Und ich hab gesagt, wisst ihr was? Alle umbringen. Die Hälfte umbringen. Warum nicht? They called me mad. You are, you motherfucker! Ja. Jesus! Aber dennoch, ein sehr guter Fight zwischen den ganzen Leuten. Sie hätten es fast geschafft. Fast geschafft. Ich mag generell, wie der Kampf aufgebaut ist, dass jeder macht, was er kann, dass sie durch die Portale von Dr. Strange springen. Ja. Sehr, sehr cool. Wo dann Spider-Man da durch die Dinge springt. Magischer Tritt! Magischer Schlag! Magischer Tritt! Magischer Schlag! Und da cool, haben sie dann aber durch das, dass du vorher ja uns die Geschichte erzählt hast, dass ja Thanos eigentlich alles aus Liebe macht, sie haben es ja fast geschafft, ihm, sag ich mal, das Ding zu borgen. Und was verdirbt? Richtig, ja. Eine Liebesgeschichte. Ja, und ich finde das bis heute einfach nur schlecht. Das hätten die anders auflösen müssen. Weil Peter Quill wirkt schon den ganzen Film wie der letzte Idiot. Und hier versaut er die Show, auch wenn ich verstehe, dass er wegen Gamora komplett aufgebracht ist. Ich verstehe das. Muss aber sagen, ich verstehe es da, vor allem wie dann Tony auch im Hintergrund ihn immer wieder sagt, Peter, wir müssen. Warte einfach noch kurz, wir haben es gleich. Ja, aber du musst merken, also ich persönlich finde tatsächlich, es ist gerechtfertigt, viele Leute geben ihm die Schuld. Aber ich glaube, jeder hätte so reagiert, wenn du erfährst, dass der Typ deine Freundin entführt hat, dass er ihr Vater ist und dass er sie umgebracht hat. Ich glaube, jeder würde, du wärst blind vor Zorn, würdest du einfach blind vor Zorn auf ihn einprügeln. Und dann wäre es dir scheißegal, was jetzt passiert. Und das, ich finde es gerechtfertigt von Peter tatsächlich. Auch wenn er dadurch im Prinzip das Universum verdammt hat. Ich finde trotzdem, dass es anders hätte aufgelöst werden müssen. Weil so hast du die Star-Lord in dem Moment noch mehr. Ja, das schon. Aber du musst in dem Moment immer noch beachten, das ist die Version, die gewinnt. Wo Strange gesagt, Strange hätte mit einem Schnippen hätte dem einfach den Anzug, das Ding wegnehmen können. Den Handschuh. Oder einfach den Dings, den Peter wegschnippen können. In ein Portal rein. Er steht im Hintergrund und wartet, weil er weiß, was passiert. Das musst du immer noch dabei beachten. Er weiß, was passiert. Ja, und er tut auch das nur ist die das, Version, was notwendig ist, damit die Version eintrifft, die es schafft. Richtig, das ist die Version, die gewinnt. Ich mag's trotzdem nicht, ich bleib dabei. Okay, ja, darfst du ja, kein Problem. Macht ja nichts. Nee, warte, nur meine Version. Nein, ich finde halt einfach nur, dass generell Star-Lord den ganzen Film zur Wurst gemacht wird und ich mag Star-Lord doch so sehr. Ich liebe den Kerl und ich finde, dass er in dem Film halt überhaupt nicht scheinen darf. Kein Stück. Er ist halt der Pausenclown. Er ist ja, halt leider. Ein bisschen das hätte er einfach ja, er nicht. Das hätte man viel besser machen können, aber egal. Ich meine, er wurde halt schon gechallenged, indem Thor vor ihm steht, mit seinen dicken Muskeln und sagt: Hi, I'm Thor. Ich bin Star-Lord. Hast du gerade deine Stimme verstellt? Nein! Das ist meine ganz normale Stimme. Ja. Thanos kommt zur Besinnung und schmeißt einen Planeten auf Tony, was halt sehr nice war. Zurück in Wakanda kämpfen alle unerbitterlich. Was willst du für die Waffe? Unverkäuflich. Will für den Arm? Kein Wort. Ich bekomme den Arm. Ich bekomme den Arm. Ach ja. Cap, neue Frisur? Thor, du hast meinen Bart kopiert. Oh, by the way, das ist mein Freund Baum. Ich bin Groot. Ich bin Steve Rogers. Fantastisch. Großartig. Finde ich halt auch schön, dass er sich als Steve Rogers vorstellt und eben nicht als Captain America. Ich hab so gelacht. No Notes ist super. I'm Groot. I'm Steve Rogers. Love it. Oh, herrlich. Wanda has entered the fight. Wie die halt. Warum war sie die ganze Zeit da oben? Vielleicht, weil jemand Vision beschützen muss? Ich weiß ja auch nicht. Das fand ich auch geil, wo Otori das gesagt hat. Why was she up there? Ja, kaum ist sie halt unten, ist sie, jetzt schnapp ihn dir. Ne. Aber da hast du jetzt gesehen, das ist eine richtige Badass-Woman-Fight-Scene, wo die gegen diese Toaster kämpfen. Da haben das sie alles cool. richtig gemacht. Das da war haben cool. sie einfach oh, alles das war richtig so gemacht. Gut. Ja, das war so cool. Du hast genau gesehen, die Person kann das, die Person kann das. Nett ist halt die einzig normale Fighterin sozusagen im Angriff, die normalste von den dreien. Die eine ist ja eine ausgebildete Superfighterin, die andere kann Magie. Und Nett ist halt so die normalste sozusagen von allen und die machen halt die Tuss fertig. Und vor allem, nicht egal, Wanda hebt sie hoch, Nett kriegt das ganze Zeug ab. Das ist ja ekelhaft. Das fand ich super. All die Kämpfe, ein Nerdtraum, ohne Scheiß. Bruce im Hulkbuster, in dem Ding, das sieht nice aus. Oh, herrlich. Hey, du hast keine Chance, Tony. Das Ding hat sogar den Hulk-Windel weich geprügelt. Oh, oh. Ja. Oh. Thanos kennt Tony, was sehr, sehr nice ist. Wenn du noch einmal einen Planeten nach mir wirfst, werde ich aber richtig sauer. Werde ich richtig sauer. Dann prügeln die den das all this. Und dann prügelt er den auf ihn zu all this for a drop of blood. Ja, und dann ersticht er ihn mit seiner eigenen Klinge. Aber er respektiert ihn dafür. Ich weiß noch, wie damals das ganze Kino verstummt ist, als er ihm die Klinge in den Bauch gerammt hat. Yep. Es war so. Oh oh. Es war ja auch komplett drauf ausgelegt. Also es sah von den Trailern damals aus, dass Tony stirbt in dem Teil. Ja, es wurde auch die ganze Zeit gerumert, ja. Ja, richtig. Und dann Strange gibt Thanos den Stein. Übrigens mit genau dem gleichen Move wie Loki, ja? Einfach, aus dem Raum raus, so fumm, da ist er. Aus dem Universum gegriffen, blip, da ist er. Den hättest du nie gefunden. Nee, hättest du nicht. Vor allem nicht mit dem Reality Stone, auf keinen Fall. Und dann haut er direkt wieder ab. Und er kommt auf die Erde. Und niemand hat eine Chance gegen ihn. Niemand. Nicht meine halbe. Ja. Nee, wobei du wirklich sagen musst, es ist, wie auch Thanos war beeindruckt, als er auf Steve einhaut und Steve blockt diesen Angriff ab und hält ihn fest. Bis er ihn da mit der anderen Faust halt niederschlägt. Ja, aber beeindruckt war natürlich. Boom! Die arschtraurige Szene, wo dann... Wanda zerstört den Stein. Wo sie den Stein zerstören muss, ja. Unglaublich traurig. Ja. Und für einen winzigen Moment glaubst du, es wäre geschafft. Und dann denkst du so, okay, gut, scheiße, wir haben ein bisschen geopfert, es wäre geschafft. Dieses Arschloch dreht die Zeit zurück. Und wie er herzlos er einfach den Stein aus Vision rausrupft. Ja, vor allem, er guckt nicht auf Vision, er guckt auf niemanden, er guckt nur diesen Stein an. Es ist ihm egal, was das ist. Pff, zack, Stein raus, dann. Er braucht es, um voranzukommen, der Rest ist egal. Richtig, ja, er ist ein Monster. Er ist halt einfach nur aufs Ziel aus. Mehr will er nicht. Und wieder ein Funken Hoffnung, weil Thor es schafft, ihm die Axt in die Brust zu rammen. Doch wie Thanos es selber sagte, you should have aimed for the head. Ja, weil und Thor halt einfach zu stolz war und ihn unbedingt sagen musste, ich hab dir doch gesagt, dass ich dich töten werde. Weil er wollte ihm das unbedingt sagen, deshalb hat er nicht auf den Kopf gezielt. Richtig, und dann der Thanos-Snap, eines der krassesten Momente in den Comics und des Films. Jetzt musst du dir überlegen, der Thanos-Snap ist in den kompletten, ist jetzt die emotionalste und härteste Szene, die du sehen musst, weil der Bösewicht hat gewonnen. Jetzt musst du dir das überlegen, im Comic wird das noch krasser ein bisschen dargestellt, weil du siehst deine Mutter, die schreit, wo ist mein Baby? Mhm. Wo du dir dann überlegst, so, okay, ja, er hat das halbe Universum ausgelöscht. Und zwar egal wen, das hat sich nicht das ausgesucht, sondern es war genau random. Genau die Hälfte. Genau die Hälfte. Dann zerlegen sich alle Helden, die nach Phase 1 da waren, einfach mal kurz. Ja, die zusehen, wie die Leute zu Staub zerfallen, ist einfach krass. Ja, allein mal, wie das halt Universum Black Panther ist. Eigentlich Okoye hochheben will. Ja. Heute ist nicht der Tag zum Sterben. Puff. This is no place to die. Finde ich aber mutig, dass sie Black Panther auch rausgenommen haben, wenn man bedenkt, welchen Hype er zu dem Zeitpunkt hatte. Ja. Aber vermutlich genau deswegen. Genau, wollte ich gerade sagen, vermutlich genau wegen dem Schockmoment. Hype. Wegen dem Schockmoment, ja. Aber die härteste, krasseste Szene immer noch mit anzusehen für mich ist Spider-Man. Wie Peter verschwindet. Das ist für mich immer noch hart. Ich finde aber das mit Rocket und Groot fast noch schlimmer. Ja, vor allem, weil du jetzt, er weiß, was Groot gesagt hat. Ja, vor allem, er verliert Groot jetzt das zweite Mal hintereinander, relativ schnell. Ja, weil Groot hat ihn angesendet und gesagt, Dad. Hat ihn Vater genannt, also Dad. Dann, das ist halt, sticht einem ins Herz. Das ist natürlich wieder hervorragend von Tom Holland gespielt, worauf du eben hinaus wolltest, ja. Ja, richtig. Ist das Dark? Ich fühle mich nicht so gut. I don't feel so good, ja. Was auch gebeamt wurde, die sind bisher. Ja, aber es ist, wo er sich an die festhält, ich will nicht sterben. Ja, da waren Tränen. Also wer da keine Tränen in den Augen hat, dem kann ich auch nicht helfen. Ja, es ist so. Und damit hat der Held des Films gewonnen. Thanos sieht sich den Sonnenuntergang an. Danach haben wir noch eine Abspannszene mit Nick Fury und Maria Hill. Und er schafft es gerade noch. Der Gute gewinnt. Und er schafft es gerade noch, etwas zu aktivieren und verfällt dann und wird dann vom Staub zensiert. Verdammte Scheibe. Ja, ich finde es sogar fair. Motherfucker. Das einzige Mal, wo er es im MCU sagen durfte, quasi. Ja, richtig. Und dann wird was aktiviert, was das wohl sein mag. Oh, oh, oh. Ein 100 Jahre alter Pager. Richtig, ja, der immer noch funktioniert. Bei dem ich mir tatsächlich auch damals schon die Frage gestellt habe, wieso erst jetzt? Weißt du, hast einen Super Saiyajin in der Hinterhand. Ja, und rufst ihn erst, wenn es unbedingt gut sind. Es lässt sich sehr gut wirklich mit Dragon Ball vergleichen. Du hast eigentlich die stärksten Saiyajins im Hintergrund. Broly steht vor dir. Nee, wir schauen erstmal, ob wir es nicht selber schaffen. Ja, so hat es ja damals immer funktioniert. Hey, den Vegeta, den schaffen wir schon. Hey, den Freezer, den schaffen wir schon. Hey, den Buu, den schaffen wir schon. Ja, aber es musste immer der eine Saiyajin kommen. Ja. Ja. Für mich ein absolut fantastischer Film. Die fast 3 Stunden gehen für mich rum wie nix. Geniale Effekte, genial geschauspielert. Für mich ist das eine 9 von 10. Absolut. Ich liebe diesen Film. Ich finde den Film fantastisch. Für mich ist das einfach der beste Avengers-Film überhaupt. Wie schaut es bei euch aus? Bei mir ist es ganz klar sogar eine 10 von 10 eigentlich. Es ist wahrscheinlich sogar der beste MCU-Film überhaupt. Oh, nice. Wie wir schon haben, das Ensemble ist unglaublich. Sie harmonieren alle miteinander unglaublich. Oh ja. Die Storyline ist fantastisch. Das Ende, das hat man einfach so nicht kommen sehen. Punkt. Und das bleibt im Gedächtnis vor allem. Ja. Es hinterlässt halt einfach Eindruck. Und ich weiß nicht, wie die Regisseure das geschafft haben, aber die haben es wirklich geschafft, aus jedem Schauspieler das Maximum da rauszuholen. Und keiner kommt zu kurz. Alle haben im Prinzip relativ. Alle haben ihre Momente, genau, absolut. Wie gesagt, ich mag zwar nicht, was sie mit Star-Lord gemacht haben, aber trotzdem haben sie es perfekt runtergespielt. So vollgestopft wie der Film ist, hat jeder seine richtigen Momente gekriegt, finde ich. Absolut. Wie schaut's bei dir aus, Markus? Ich bin tatsächlich auch bei einer 9 von 10. Mhm. Weil, ihr habt es schon gesagt, alles super gespielt, super runter, super inszeniert. Allerdings keine 10 von 10 für mich, weil für mich der Bruch bei Star-Lord zwischen den Teilen davor, die ja jetzt ganz frisch sind, zu hier ein bisschen zu krass Pausenclown-mäßig war. Okay. Mir hat noch so ein bisschen dieses verschmitzt Charmante gefehlt, das er am Anfang noch vom Film noch hatte, aber irgendwann ist er nur der Pausenclown gewesen. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, absolut. Wie gesagt, wir alle finden den Film großartig. Es ist für uns, glaube ich, der bestbewertetste. Ich glaube, es gibt keinen Superhelden-Comic-Fan, der den Film wirklich schlecht finden kann. Nee, absolut nicht. Das ist, glaube ich, meckern auf hohem Niveau. Ja, und ich werde auch nie die Leute verstehen, die nur den Film gesehen haben und sich wundern, wer sind die ganzen Leute? Da gab es auch Leute, die ins Kino gegangen sind und sich gefragt haben, Wer sind die eigentlich? Warum gucke ich das? Wieso, wer sind die? Was machen die hier? Ja, aber sorry, dann sind die Leute selber schuld, wenn sie den Film nicht mögen. Ja, das ist halt. Naja. Ich gucke Herr der Ringe, aber nur den dritten Film. Ja, genau. Nee, nur den zweiten. Warum schmeißen die jetzt diesen Ring da rein? Oh, ist das ein Kackfilm? Nein. Ich gucke nur Herr der Ringe, den zweiten Film und danach den dritten Hobbit. Da weiß ich sicherlich, was abgeht. Ah, sehr schön. Alles klar. Ich danke euch, Freunde, dass ihr mit mir über den fantastischen Infinity War geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Ja, dann will ich auch euch da draußen danken fürs Zuhören und freut euch aufs nächste Mal, wenn es heißt Ant-Man und ich kann alles besser als du, Wasp. Ah, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.